Gegen den Krieg schreiben ist allerdings so viel, als im Druck harte Winterscharf rügen oder die Erbsünde. Denn bisher waren die Geschichtskapitel mit Krieg gefüllt, unter welche der Friede einige Noten setzte. Seit der Schöpfungsgeschichte treibt dieses wahre Perpetuum mobile des Teufels die Vernichtungsgeschichte fort. Der Friede war bisher nur eine blühende Vorstadt mit Landhäusern und Gärten vor der Festung des Kriegs, der jene bei jedem Anlass niederschoss. In der alten Geschichte trifft man wohl 120-jährige Kriege an, aber keinen so grauen, lebenssatten Frieden. Gleichwohl wäre ein Wort für den Krieg noch heilloser, als eines dagegen fruchtlos ist. In keiner Zeit aber mehr als in der jetzigen, wo die personifizierte Zwietracht, welche in Voltaires Henriade die Maschinengöttin ist, im heutigen Epos wieder einhilft. Und wo sind anders kleinliche Spielworte dem an sich kleinlichen Kriegsspiele angemessen, vernagelte Köpfe und vernagelte Kanonen einerlei gelten wollen. Und wo alle Blüten der Völker sich bloß den Sichelwagen der Kriegsminister auf ihren eisernen Gleisen unterstreuen sollten. Allerdings trägt das rednerische, dichtende und geschichtsschreibende Volk einige Schuld an der Fortsetzung der Kriege durch die gemeine Fortsetzung seiner Kriegslobreden. Freilich ist es Rednern leichter, daher junge Schauspieler und veraltete Fürsten dasselbe wollen, Tyrannen darzustellen als Friedensfürsten, sowie Klavieranfänger am liebsten Durtöne spielen. Alles Gute nimmt, wie der Himmel, nur wenige Farben an. Es gehört mehr Kenntnis dazu, einen Friedensfürsten als einen Kriegsfürsten zu malen. Indessen bliebe auch die Menschheit samt der menschähnlichsten Tierheit, den Hunden, Pferden und Elefanten, diesem an unserer Seite mitfechtenden Tier Geryon und Cerberus ewig auf dem Schlachtfeld und Kriegsfuß stehen. Und helfe keine Friedenspredigt zum ewigen Frieden, so würde ich sie gleichwohl halten. Ist der Wille nicht zu bessern, so doch vielleicht das Urteil. Allerdings müsste selber Klopstock sein Ja zu den Wunden und Flammen der wildesten Kriege geben, sobald eine freie Schweiz oder von Tataren das gesittete Europa überfallen würde. Wenn er nicht zugeben wollte, dass der Angriffsbarbar gebückt folgende Völker an einer dünnen Sklavenkette wie gefangene Löwen hinter sich mitziehe, bloß durch sein Erscheinen siegend. Freilich wurzelt dann auf dem Anfallskrieg der Abtreibungskrieg fort. Und leider so, dass sich jener leicht in diesen verkleidet, weil nicht nur die beste Verteidigung Angriff ist, sondern weil die Politik auch Präservationskriege annimmt. Das heißt eine Staatsnotwehr, ähnlich der eines Einzelwesens, das dem Mörder, der ihm auflauern will, früher auflauerte und den Todesstreich vorausführte, welcher dann, sobald er fehlglitte, wieder den Mörder in einen billigen Notwehrstand einsetzte. Wir erbärmliche Menschen. Unsere Laster organisieren einander notwendiger, wie hier Mord den Mord, als unsere Tugenden einander. Hinter einer Brust- und Kopfwehr, wie die eines Kants ist, der den ewigen Frieden verfocht, den er jetzt selber genießt, darf man schon behaupten, dass die Menschheit bei dem Letztern, wenn nicht der Gott der Liebe zugleich der Gott des Mordes sein soll, einmal ankommen muss. Der Krieg kommt endlich selber am Kriege um. Seine Vervollkommnung wird seine Vernichtung, weil er sich seine Verstärkung abkürzt. Der Mechanikus Henri in Paris erfand approbierte Flinten, welche nach einer Ladung 14 Schüsse hintereinander geben. Welche Zeit wird hier dem Morden erspart und dem Leben genommen? Und wer bürgt unter den unermesslichen Entwicklungen der Chemie und Physik dagegen, dass nicht endlich eine Mordmaschine erfunden werde, welche wie eine Mine mit einem Schusse eine Schlacht liefert und schließt, sodass der Feind nur den zweiten tut und so gegen Abend der Feldzug abgetan ist? Die stehenden Heere treiben einander zu gegenseitigen Vergrößerungen so weit hinauf, bis die Staatskörper unter der Strafe Gewehrtragens erliegen und gemeinschaftlich ihre schwere Rüstung ausziehen. Statt der jetzigen bewaffneten Neutralität, das heißt des Friedens, tritt eine höhere im Sinne Heinrichs IV. Ein. Auf der kleinen Erde sollte nur ein Staat liegen, um den hässlichen Widerstreit zwischen Moral und Politik, zwischen Menschenliebe und Landesliebe, zwischen dem England nach innen und dem nach außen auszutilgen. Nicht aber eben eine Universalmonarchie sollte sein, weil diese wenigstens die Bürgerkriege zuließe, sondern eine Universalrepublik von 13 vereinigten Provinzen weniger als von einigen Tausenden oder ein Fürsten- und Staatenbund und Föderativsystem der Kugel. Um so etwas rein unmöglich zu finden, setzt man die unbewiesene Fortdauer barbarischer Völker voraus, welche mit ihren Wildnissen den Marktplatz der Gebildeten umgeben. Aber wie London Dorf nach Dorf in seine Gassen verwandelt, so löset unaufhaltsam allmählich die Kultur die obwohl breitere Wildheit in sich auf. Das Unglück der Erde war bisher, dass zwei den Krieg beschlossen und Millionen ihn ausführten und ausstanden, indes es besser, wenn auch nicht gut gewesen wäre, dass Millionen beschlossen hätten und zwei gestritten. Denn da das Volk fast allein die ganze Kriegsfracht auf Quetschwunden zu tragen bekommt und nur wenig von dem schönen Fruchtkorbe des Friedens und oft die Lorbeerkränze mit Pechkränzen erkauft, da es in die Mordlotterie Leiber und Güter einsetzt und bei der letzten Ziehung der des Friedens oft selber gezogen oder als Niete herauskommt, so wird seine verlierende Mehrheit viel seltener als die erbeutende Minderzahl ausgedehntes Opfern und Bluten beschließen. Wenn jetzt der Krieg nur wieder nicht für die Menge und fast nur von ihr geführt und erduldet wird, aber dies doch in solchem Grade, dass der Heerführer schon im eigenen Volke das Pressen anfangen muss und dass er es mit allen Schätzen machen kann wie der Pulvermüller mit dem Salpeter in Sachsen, wonach er, wo er nur will, suchen und graben darf, nur unter dem Ehebette nicht, so willigte gewiss ein jetziges Land in einen mehr opfernden als reichenden Krieg viel langsamer als sonst die barbarischen, hungernden Völker, welche nicht anders sich satt essen konnten als mit dem Schwerte in der Hand, als Gabel. Die arme, die rüstige Schweiz sowie der reiche Hansebund wehrten nur ab, fielen nicht an. Die Staatserhebung durch neue Länder ist häufig dem Volke nur eine Kreuzeserhöhung, und in der Tat kann 1 Million Menschen nicht hoffen, besser regiert zu werden, wenn noch eine neue zu regieren dazukommt. Dies hieße, einen Lehrer durch die Vermehrung der Schüler besser lehren, lehren. Dem Fürsten wird, wenn Arm und Hand ihm länger werden, eben darum das Auge kürzer. Auch nimmt eigene und fremde Habsucht folglich die Kriegsnähe mit der Größe der Adlersklauen und des Fanges zu. Der Friede verweichlicht die Völker, sagt einer der Gemeinplätze, wo Irrtum und Wahrheit sich friedlich nebeneinander aufhalten und mit sich Versteckens spielen. Was verweichlicht und die Festungswerke der Seele schleift, kann Krieg und Friede gleich gut zuschicken, nämlich die Herrschaft des Genusses über die Idee. Der Körper sei siech, weich, weichlich und weiblich. Setzt zum Beispiel ein Mutterherz hinein, so ist er eine Bergfestung und die Kinder werden durch keinen Sturm erobert. Entzündet in der Jungfrau Liebe, wie in Hannibal Römerhass. Sie geht auch über die Alpen und kann sterben und töten. Folglich kann ein Friede ebenso gut durch eine Idee, es sei Freiheit oder Religion oder Ehre, den verzärtelten und genusshungrigen Körper gleichsam dem siegenden Geiste vorspannen, als ein Krieg ohne diese Idee den Geist im abgehärteten Körper gleichsam als einen gepanzerten Patienten hinlegt. Das immer fortdauernde Kriegsfeuer brannte doch die Kaiser Römer nicht härter aus, sondern schmolz sie durch das Verquicken mit dem Golde der Welt nur flüssiger zusammen. Was dem Frieden die Wohltaten verfälscht und schmälert, ist eben, dass er alte Kriegswunden zu verschließen und zu neuen auszuholen hat. Wollte ein großer Staat nur die Hälfte seines Kriegsbrennholzes zum Bauholz des Friedens verbrauchen, wollte er nur halb so viel Kosten aufwenden, um Menschen als um Unmenschen zu bilden und halb so viel sich zu entwickeln als zu verwickeln. Wie ständen die Völker ganz anders und stärker da? Wie viel mehr hat das kleine, friedlichere Athen für die Welt getan als das würgende Riesen-Rom. Nur viel hätte die Wölfin Rom gegen die Welt in ihrem geifernden Tollwerden getan und ihr Wunden nach Wunden gerissen, hätte Gott nicht dagegen Christentum und den Norden geschickt. Stärke sich selber die Kraft im Kriege, so reibt sie wenigstens die andere Feindliche auf, die sich auch stärken wollte. Hingegen im Frieden bewegen Kräfte sich an Kräften nur höher. Keine wird eingesargt, sondern das ganze geistige Urspiel windet sich selber zu immer längeren Zeitenschlägen auf. Gebildete Völker können durch Bekriegen vielleicht einige klimatische Eigenheiten der Bildung gegeneinander auswechseln. Ob aber Handel, Bücher, Reisen und jetzige Allgemeinschaft nicht das kriegerische Bilderstürmen der göttlichen Ebenbilder der Menschen, bloß um sie neu anzumalen, entbehrlich machen, spreche die Frage selber aus, wiegen einzelne Entwicklungen die Verwickelung des Ganzen auf oder der Flor kriegerischer Kräfte den Fall aller Friedlichen? Übrigens finde ich der großen Menschen nach Verhältnis mehr im kurzlebenden Griechenland als im langkriegenden Rom. Und wir hätten vom Glück im Unglück zu sagen, wäre seit der Französischen Revolution nur jede Schlacht die Mutterzwiebel oder die Wehmutter eines neuen großen Mannes geworden. Und hätte man für die gefüllte Schädelstätte eines Schlachtfeldes stets einen großen Kopf erkauft. Aber die Zeit ist jetzt größer als ihre Menschen. Große Männer haben sich meistens auf dem Freiheitsforum, in Kreuzschulen, in wissenschaftlichen Friedens-, nicht Kriegsschulen entfaltet. Und Sokrates lernte nicht erst von seinem Feldzuge den 30 Tyrannen und dem Giftbecher widerstehen. Allerdings hat das Schlachtfeld eine Blumenerde, wo etwas Großes wächst und treibt, ähnlich der Fackeldistel, die sich bloß durch Stacheln nährt. Es ist ein Feldheld. Lasst uns einige Augenblicke mit einem friedlichen Beschauen der Helden zubringen und das Bewundern verschieben. Umso mehr, da die Zeitungsgemeinheit vor dem Kanonenblitze, wie sonst die Bauern vor jedem Wetterleuchten unnötig den Hut abzuziehen, immer mehr vom Pöbel heraufsteigt unter das Volk, ja, bis zu dessen Beherrschern, so dass jetzt wieder, wie in den mittleren Zeiten, Genie die Kunst zu heißen anfängt, Wurfwerkzeuge des Kriegs zu handhaben. Wohl ist für jetzige Staaten ein Geschenk Gottes ein großer Feldherr, so wie für jetzige Lazarette ein großer Feldscherer. Aber worin besteht seine Scheingröße und seine Größe? Vor dem Pöbel steht freilich ein Mann erhaben da, der in seinem Bette liegt und Länder mit Ländern multipliziert oder dividiert, denn der Pöbel rechnet die gedachte Größe zur Denkenden, die des Gegenstandes zu der der Anstrengung. Nach diesem Maßstabe müsste ein Messkünstler den Flug der Sonnen viel schwerer auszurechnen finden als den der Schwalben. Aber was trägt denn der Feldheld für Kronen? Drei, wie ein Papst. Die erste ist die mathematische der Kriegsstatik und Mechanik. Von dieser Seite nun betrachtet, dürfte zuweilen mehr Kraft dazu gehören, einen Helden abzumalen, als einer zu sein. Und Newton und Laplace tragen höhere Kronen, als die erste dessen ist, welcher von ihnen angewandte Kriegsmesskunst lernt. Aber der Feldherr hat eine zweite auf dem Haupte, die des Muts. Furcht und Mut stecken an. Wenn aber sich leicht beweisen lässt, dass die Völker nur im seltensten Falle feige sind, so gibt das Heer dem Feldherrn ebenso viel Mut als er ihm. Überhaupt ist es schwer, auf einer von 1000 funkelnden Kriegeraugen umlagerten Anhöhe davonzulaufen. Es ist leichter, vor einem als vor vielen feige zu sein oder sonst etwas Ehrloses. Und vor Monarchen standen öfter Erblassende als vor Heeren. Ferner, der Sieger wird genannt, aber selten die Sieger, mehr der befehlende Mut als der Gehorchende. Und den Überlebenden stirbt die Lorbeererbschaft der Gebliebenen zu. Vollends der Held selber, dastehend auf dem Hügel und seine Unsterblichkeit durch fremdes Sterben erobern sehend, kann sich an und für sich nicht für den Ungemeinen gegen einen Gemeinen halten, der sein nacktes Haupt unbegrenzt in die Erde einhüllt und welcher ihm mit dem gebrochenen Zählerwert zufällt. Aber ist's nicht mehr Ehrenmut, zu sterben ohne Ruhm, als zu leben von Ruhm? Gleichwohl ist nicht einmal der Mut der gemeinen Einzelnen hinauszuheben über den Mut des ungemeinen Einzelnen, welchen eine Masse auf blutigen Flügeln unverblutet in den Himmel vor dem Erdkreis trägt. Der Gemeine bekömmt so gut als sein Feldherr den Glanz nur durch Masse und Menge. Aber das Letztere oder das tausend Köpfe und Herzen sich zu einer Idee und Kraft verschmelzen und zusammenziehen, dieses Lob der Unsterblichkeit ist ein Preis der Ewigkeit und gehört dem ganz anderen Wesen zu, das im All früher Sonnen als Soldaten ziehen hieß. Der rechte Mut ist nicht der an schlechte und gute Völker, an Rekruten oder sogar Tiere verschwendete Kriegsmut und Wundentrotz, sondern der Mut im Frieden, im Hause, vor dem Throne, vor dem langen Unglück. Aber diese Festungswerke eines sokratischen, katonischen, altchristlichen Mutes legen um den Geist nur die Religion, Weisheit und der Charakter an. Mehrere Helden waren zu Hause oder auf dem Blutgerüste Feiglinge, aber die rechte Tapferkeit steht nicht einigen oder gewohnten Gefahren, denn niemand ist so furchtsam, dass er nicht irgendeine bedeutende Gefahr wüsste, die er leicht berennt, sondern allen und Ungewohnten. Und eine solche Geistereiche pflanzt der Friede, der Grundsatz, die Freiheit. Montesquieu sagt, die Frau kann nicht im Hause, aber wohl auf dem Throne herrschen, das heißt besser über viele als über einen. Viele Eroberer und Feldherren sind im ähnlichen Falle und beherrschen mutiger die auswärtige Menge als den Einzelnen im Vorzimmer oder sich selber. Die dritte und letzte, folglich höchste Krone des Helden ist die Besonnenheit mitten in Stürmen der Gegenwart. Nur deutsche Weitläufigkeit könnte hier dem Leser das leichte Geschäft abnehmen und dafür das lästigere der Geduld aufladen, die kriegerische und die friedliche Besonnenheit in Gefahren gegeneinander auszuwägen. Die Eroberer wird kein Buch erobern und bereden, aber gegen das vergiftende Bewundern derselben soll man sprechen. Schelling redet von einem fast göttlichen Rechte des Eroberers. Er hat aber die Straßenräuber gegen sich, welche in dieser Sache einem Alexander und Cäsar ins Gesicht dasselbe für sich behaupteten und welche wieder den Kaiser Marcus Aurelius für sich haben, der die in Dalmatien gefangenen Räuber zu Soldaten avancieren ließ. Ich habe eine Idee, sagt Sokrates, und daran setze ich mein Lebenswohl und mein Leben selber, denn Fremdes darf ich nicht. Ich habe eine Idee, sagt der Eroberer, und daran setze ich Völker, Dörfer und Städte und erfülle meine und feindliche Landeskinder mit Blutdurst und Fleischhunger und leide kein fremdes Dorf, das nicht Tortur und keine fremde Gasse, die nicht Elendengasse heißt, und verdopple die Sahara-Wüste. Mehr kann ich für eine Idee wahrlich nicht tun. Dies beweist aber schon, dass ein Eroberer sich mehr aus Ideen mache als ein Philosoph. Caligula wünschte nur einen Kopf des Volks, um ihn abzuhauen. Der Eroberer nur einen geistigen, um ihn aufzusetzen. Was hilft indes alles Predigen der Geschichte? Wie wiederholte sie nicht stets, dass alle von Blutkatarakten zusammengeschwemmte oder geleimte Länder, zum Beispiel eines Alexanders, Karls des Großen, der barbarischen und der orientalischen Ungeheuer, niemals beisammengeblieben, sondern dass häufig selber die, welche Leimen geholfen, nachher geteilt und zerrissen haben? Immer glitten die durchstochenen, durch ein Schwert aneinandergereihten Länder wieder davon herab, sobald die blutschwarze Hand, die es hielt, sich vor dem Tode senken musste. Der Staat gleicht dem Glase. Das Dickste zerspringt am leichtesten in Hitze oder Kälte. Wie sollte auch das Schreien der Geschichte oder der Blutstimmen oder der Steine etwas helfen? Ein Mensch und Alexander wird wie ein Volk und Rom eher der Freuden als der Länder satt. Alexander hätte sich gewiss nicht mit dem winzigen Trabanten der kleinen Erde begnügt, mit dem Monde, wenn er eine Aufziehbrücke dahin gefunden hätte, sondern er wäre gerade auf die Hauptstadt des hiesigen Planetenreichs, auf die Sonne losgegangen und hätte da selbst nach der Eroberung Kriegskarten vom Hundsstern verlangt, so dass es wirklich den Eroberern, schon das Wort ist hart, ergeht wie zufolge den Juden und Christen, denen in der anderen Welt zur Strafe die Zähne 22 Ellen lang herauswachsen, ein Gebiss, womit man besser sich verteidigen als ernähren kann. Frag doch die Angaffer der Riesenländer, welche Länder waren glücklicher, gediegener, weiser, die großen oder die kleinen? Vergleicht Athen, Sparta, die Hanserepubliken, einzelne italienische Staaten mit orientalischen Reichen, mit China, mit dem vorigen Russland. Riesenstaaten gleichen der Riesenmuschel, deren Schalen 6 Zentner wiegen und der Fleischinhalt 25 Pfund. Allerdings ist der Krieg so gut erhaben als die Pest in Athen oder Marseille. Und der Verfasser dieses hat schon früher an dieser in unserem Frieden wohnenden Mordsphinx die Löwenreize anerkannt. Es ist erhaben, wenn Römer und Karthager auf einem Boden fochten, den das Erdbeben unbemerkt unter ihnen erschütterte. Es ist noch erhabener, wenn bei Mutina die Veteranen der Legio Martia gegen 2 andere Veteranenlegionen anrücken, nach Zurücklassung von 5 Tironen-Kohorten, um reiner zu kämpfen, wenn diese 2 Heere alter Helden ohne Feldgeschrei und stumm wie Todesengel aneinander würgen, ein Würgeengel am andern, wenn sie dann mit stummer Verabredung die müden Waffen einige Minuten niedersenken und wenn beide Heere sich endlich schwer auseinanderziehen, jedes seine Hälfte als Leiche nachlassend. Dieses menschlich Erhabene ist inzwischen dem tierisch Erhabenen, das den ganzen Frühling mit einem ähnlich stillen Wechselmord der Tiere einnimmt, etwas verwandt. Oder muss ich denn immer stehende Menschheit auf Liegender heben? Oder Mensch-Heroen auf Mensch und Tieren? Im Himmel setzten sonst Engel keine Teufel voraus. Und was brauchen wir weiter? Wenn ein Sully, kein gemeiner Feldherr und ein tapferer Fürsorger für Feldherren und seinen köstlichen Helden Heinrich, Kriegslust scharf verachtet, wenn David keinen Tempel bauen durfte, weil er Kriege geführt, und wenn die ersten Christen sie unter ihrer Religionswürde fanden, wenn die blutbetrunkenen Römer sich nach Schlachten wuschen von innern Blutflecken, wenn sie Lebensstrafen außer dem Lager vollzogen, um nicht ihren Adler mit Blut zu besudeln, obwohl er nichts anders soff, wenn Sparta sich stets nur langsam wie ein neuerer König zum Kriegen entschlossen, und wenn die Tiere kriegen gegen Tiere, gegen Menschen und Nebenmenschen, so war vielleicht auch mir ein Wort gegen den Krieg selber nachzusehen.